wir zu machen, wie man hält. Wir segeln und landen hier durch Straßen. Leben haben wir niemals gelernt, wir können nur hassen, nur hassen. Wir sind Nazi-Schweine, kennen keine Reue. Nur mit Volk und Vaterland hat mir die Treue. Wir skillen und wir kämpfen und das ist brutal. Die Gedanken bestehen und wer wir sind und wir sind hart wie Stahl. Durch Straßen. Leben haben wir nie gelernt, wir können nur hassen.